Deutschlandfunk. Das Feature. Étude française. 8 avril 1934. Voltaire. Je fais la connaissance de Voltaire plus par hasard que par intention. Je voulais lire les comédies de Molière. Je les avais demandées à la bibliothèque et j'ai reçu Voltaire. Quelle horreur! Il n'y a pas Molière à Tegel. Voltaire. Ich habe Voltaire eher zufällig kennengelernt. Ich wollte Molières Komödien lesen. Ich hatte sie in der Bibliothek verlangt und bekam Voltaire. Wie schrecklich, Molière gibt es hier in Tegel nicht. Also Nanin oder das besiegte Vorurteil von Voltaire. Komödie in 3 Akten. Ich werde auch die Vorworte und die Briefe lesen, die seine Gedanken über Poesie und Kunst im Allgemeinen enthalten. Ich hoffe, einige Perlen zu finden, einige mit Bissigkeit und Strenge formulierte Sätze. Voltaire schreibt: Tant de livres faits sur la peinture par des connaisseurs n'instruiront pas tant un élève que la seule vue d'une tête de Raphaël. So viele Bücher über die Malerei von Kennern geschrieben, werden einem Schüler nicht so viel bringen wie allein die Betrachtung eines Kopfes von Raphael. Sehr gut. Aber warum gerade von Raphael? Armer Schüler. Sonntagnachmittag. Draußen scheint die Sonne. Die liebe Frühlingssonne. Meine Augen sind grelles Licht nicht mehr gewohnt. Ich denke an Zehlendorf. Um diese Uhrzeit besuche ich gewöhnlich Marga, meine Schwester. Ich fühle, dass sie gerade an mich denkt. Sicherlich alle. Jeanne. Bestimmt ist sie gerade beim Malen. Wenn ich die Bücher von Molière, Cocteau und so weiter bekommen könnte, ich hoffe noch, das Gefängnis wäre nicht so schwer. Die vergitterten Fenster vergessen. Ich muss feststellen, ich habe großen Hunger. Hunger in jeder Beziehung. Das ist das Gefängnis. Nach 1933 füllten sich die Haftanstalten Berlins mit politischen Gefangenen. Es waren vor allem KPD-Mitglieder, die zu Beginn der NS-Herrschaft systematisch verfolgt wurden. Einer von ihnen war Hans Uhlmann, Jahrgang 1900, Ingenieur, Künstler. Seit der Reichstagswahl im Juli 1932 war die NSDAP stärkste Kraft geworden. Uhlmann war damals von der Polizei beim Plakatieren antifaschistischer Aufrufe verhaftet, aber wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Als dann im April 1933 das NS-Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums erlaubte, politisch missliebige Personen aus dem öffentlichen Dienst zu entfernen, verlor der Maschinenbauer seine Assistentenstelle an der TU Berlin. Die Gestapo hatte Hans Uhlmann bereits auf ihrer Liste, als sie ihn im Oktober 1933 bei einer Flugblattaktion festnahm. Nach Verhören in der Prinz-Albrecht-Straße und im Columbia-Haus wurde Hans Uhlmann wegen Aufruf zum Hochverrat zu 1,5 Jahren Freiheitsentzug verurteilt. In der Haftanstalt Tegel vertraute er seine Gedanken, Beobachtungen und Empfindungen seinem Tagebuch an. Getarnt als französische Studien überdauerten diese Aufzeichnungen die Zeit des Nationalsozialismus. Im Käfig. Hans Uhlmanns Aufzeichnungen während der Haft, 1934-35. Ein Feature von Carmela Thiele. Avril 34. Toute la nuit il a plu. Et maintenant, le midi encore. Une pluie chaude avidement attendue par la terre sèche. C'est mon temps. 10. April 34. Die ganze Nacht hat es geregnet und jetzt auch noch mittags. Ein warmer Regen von der trockenen Erde durstig erwartet. Das ist mein Wetter. Das frische und glänzende Grün der ersten Blätter und das feuchte Grün auf den Baumstämmen. Die Nase und der ganze Körper spüren den Frühling hier noch stärker als jemals draußen. Gestern habe ich den Brief meiner Mutter bekommen. Ich, deine Mutter, mache mir jetzt oft Vorwürfe, euch zu so ehrlichen und so pflichtbewussten Menschen erzogen zu haben. Wir hätten noch unseren Fritz und du wärst jetzt nicht in Tegel, vielleicht. Ich habe mein ganzes Leben lang bis jetzt noch nie solche schlechten Gedanken gehabt. Sie haben recht, meine Mutter. Aber es ist gut so. 12. April 34. Abends zurück im Käfig. Nach 11-stündiger Arbeit von 8 Uhr morgens bis jetzt. In meinen Ohren das langweilige Gerede anderer Gefangener. Den ganzen Tag unnötige Streitigkeiten. Der Grund oft niedere Motive, fast immer Nervosität, bedingt durch die Gefangenschaft. Welch ein Leben. Die Körper sind geschwächt aus Mangel an frischer Luft und gesunder Nahrung. Es ist wichtig, seine Vitalität, seine Energie zu behalten. April 24. In meinem Lexikon fand ich einige Abbildungen von Zeichnungen geisteskranker Künstler. Ich hatte sie aus einer Zeitung herausgeschnitten. Schizophrenie und Kunst. Ich weiß, es ist unmöglich, zwischen Gesundheit und Krankheit eine Grenze zu ziehen. Es ist sogar in Einzelfällen unmöglich zu sagen, ob es sich um einen Gesunden oder um einen Kranken handelt. Morgens, bei Tagesanbruch, nicht mehr schlafend, noch nicht ganz wach. Regelmäßig um 6 Uhr ertönt der Ruf des Kuckucks aus dem Koniferenwald, jenseits des roten Gemäuers. Manchmal auch das Krächzen der Krähen, das wie das Bellen der Wachhunde in Moabit in den kalten Nächten des vergangenen Winters klingt. Und dann das Heulen der Sirenen, das melancholische Heulen von den Borsigwerken hier. Ich dachte an Hamburg, an das Heulen der Sirenen der großen Dampfer. Dann, plötzlich, ertönt die Glocke. Dreimal, kurz und trocken. Wie drei Stockschläge auf einen nackten Körper. Verrückte Wirklichkeit. Das Zeichen für das Aufstehen. April 34. Schon 14 Tage nach Pfingsten. Es ist heiß draußen, der Sommer ist da. Die Gefangenen kommen und gehen. In den nächsten Wochen werden sich die Buchbinderei und die Druckerei langsam leeren und neue Gesichter kommen. Circa 60% politische. Ich habe Cocteau gelesen. Le Potomac und Opium. Glückliche Stunden. Ce que le public te reproche, cultive-le, c'est toi. Das, was das Publikum dir vorwirft, kultiviere es. Das bist du. April 34. Gestern Abend hörte ich das Radio, draußen jenseits der Mauer. Orchestermusik, Tanzmusik und die Abendnachrichten. Man hat hier fast vergessen, dass all dies täglich geschieht. Manchmal ist es schwierig, die wichtigen Dinge der Vergangenheit nicht zu vergessen, die Einzelheiten des Prozesses. Das kommt vom schlechten Essen, das langsam, aber sicher den Magen, den allgemeinen Zustand des Körpers und die Beweglichkeit der Gedanken ruiniert. Uhlmann wollte nicht vergessen, wollte sich aber auch nicht noch mehr in Gefahr bringen, verschwieg also in seinen Notizen Namen und versuchte dennoch, die Vorgänge in allen Details zu beschreiben. Am Freitag, dem 26. Oktober 1933, war er in Berlin festgenommen und ins Gestapo-Gefängnis in der Prinz-Albrecht-Straße gebracht worden. Um 3 Uhr nachmittags startete ich zu diesem letzten Spaziergang durch die feuchten Straßen. Um 5 war ich in der Gegend des Winterfeldplatzes. Es regnete ganz leicht. Am Ende einer breiten, leeren Straße stand ein verdächtiger Mensch, der mich betrachtete. Ein Vorfall, dem ich aber nichts weiter beimaß. Dennoch, Dieser Blickwechsel passte nur zu gut zu der gedrückten Stimmung dieses Tages. Gegen 6 Uhr befand ich mich an der Ecke Grunewald-Akazienstraße, Schöneberg. Da stand ein Mann mit stechenden Augen unter einer Schirmmütze, der, wie mir schien, ständig auf und ab ging. Plötzlich entdeckte ich R., der über die Straße schlenderte. Wir begrüßten uns. In dem Moment kam der Mann mit den stechenden Augen auf uns zu. Ich wollte R. ansprechen, aber die beiden diskutierten. Unter anderem fragte der Fremde, ob R. Material mitgebracht hätte. R. antwortete nein. Plötzlich sah ich, wie dieser Fremde eine Pistole in der Hand hielt. Gleichzeitig zeigte er seinen Gestapo-Ausweis. Er befahl uns, ihm zu folgen, die Hände aus den Taschen zu nehmen und so weiter. Plötzlich fiel R. auf den Boden. Eine Menschenmenge sammelte sich um uns. Ein zweiter Gestapo-Mann nahm mich fest. Beide schrien, dass es sich um die Festnahme zweier kommunistischer Funktionäre handle. Die Menge blieb ruhig. 18 juin 34. Il faut s'accoutumer à une certaine indifférence. Man muss sich eine gewisse Gleichgültigkeit angewöhnen gegenüber der Außenwelt und den Dingen, die man ertragen muss. Man sagt, dass es von hier einen Transport zum Moor nach Schleswig geben wird, wie vor 3 Monaten. Allons à Cayenne. Auf nach Cayenne. 19. Juni 34. Gestern Visite durch den Arzt wegen des Transports zum Moor. Ich bleibe vielleicht in Tegel. Im Moor weiß man nichts über die Unterkunft im Camp und die militärische Ordnung unter Aufsicht der SA oder SS. Hans Uhlmann hatte die Brutalität der NS-Truppen bereits kennengelernt. Nach seiner Verhaftung wurde er für mehrere Wochen ins Columbia-Haus der Gestapo zu Verhören verlegt. Wir wurden mit wahnsinniger Geschwindigkeit abtransportiert. Im Wagen war es sehr kalt. Ich hatte das Gefühl, dass ich die Freiheit nicht so bald wiedersehen würde. Vor der Hofeinfahrt die Wachposten. 2 junge Beamte der SS, die uns Parolen zuriefen. Wir wurden in den 3. Stock geführt, an vielen Leuten vorbei. Es folgten Verhöre. Gegen 9 Uhr war ich in meiner Zelle, vollkommen verwirrt. Ich hörte die Worte der Wächter, die mich durch den Spion beobachteten. Die Zelle war fast leer. Es gab nur eine sehr primitive Pritsche mit Decken. Die Wände zeigten eine Vielzahl von Sprüchen, Daten und Zeichnungen. Und diese Reihen von schwach eingeritzten Strichen. Diese Striche, die bedeuteten, ein Tag ist um. Die letzten Serien wiesen ca. 30 bis 40 dieser Striche auf. Ich befand mich in einer schweren Zelle. 30 oder 40 Striche, welch eine Aussicht. Um 9 Uhr der Befehl hinlegen. In den anderen Zellen bis auf einige schaltete man das Licht aus. Meine Zelle blieb die ganze Nacht erleuchtet, damit man mich besser beobachten konnte. Natürlich schlief ich nicht. Während der ganzen Wochen meines Aufenthaltes im Columbia-Haus blieb mein Körper in einem Halbschlafzustand. Ich hatte keine Arbeit, keine Lektüre. Mein Körper war ganz Ohr geworden. Ich hörte immer. Ich hörte all das, was auf dem Gang stattfand. Die Schritte der Wächter und die Schlüssel in den Schlössern. Was auf dem Hof los war. Was passierte, wenn neue eingeliefert wurden. Und in meinem Herzen der Wunsch nach Freiheit. Ich hörte morgens den Befehl aufstehen. Immer wurde ich beobachtet. Bei jeder Bewegung des Spions musste ich eine stramme Haltung annehmen und laut sagen, Zelle 25, ein Mann, Nummer 1721. Ich werde diese Zahlen nie vergessen. Oft hatte ich Besuch von Beamten, die mich über meine Sache verhören wollten oder die glaubten, weitere Fälle daraus machen zu können. Vor diesen Verhören musste ich auf dem Gang stehen, in militärischer Haltung, das Gesicht zur Wand. Hinter mir gingen die Beamten vorbei. Ich blieb circa 5 Wochen im Columbia-Haus. Während dieser Wochen durfte ich die Zelle nur für die Verhöre verlassen. Diesen Zustand im Halbschlaf konnte man nicht Leben nennen. Der Kopf schwer und der ganze Körper erstickend in der trockenen Luft der Zelle. Auf der Tür standen außen mit Kreide geschrieben die Worte »Ständig beobachten«. Kein Löffel, um zu vermeiden, dass man ihn schluckt, eine Möglichkeit, krank zu werden. Zelle beleuchtet lassen und noch andere wie »Darf die Zelle nicht verlassen«. Nach mehreren Tagen versuchte ich mit größter Energie, mich zum Denken zu zwingen. Ich wollte die Gefangenschaft überstehen. Aber die Gedanken kreisten um sich selbst. Meine Striche auf der Mauer bildeten schon sichtbare Gruppen. Ich drehte Runden in der Zelle und sah die letzten gelben Blätter der Kastanie im Hof fallen. Ich zwang mich, konsequente Ideenfolgen über die Bildhauerei zu fassen. Aber noch oft verirrten sich meine Gedanken. Grenzenlose Traurigkeit und Melancholie, ohne Beispiel in meinem bisherigen Leben. Ich erinnerte mich an die unvollendeten Köpfe auf meiner Drehscheibe und dachte an die Zeichnungen, die ich hatte machen wollen. Oft war der Ekel größer als die Lebensfreude. Ich hörte, dass man in einer solchen Situation in den Selbstmord getrieben werden kann. Vielleicht war ich von einem solchen Zustand nicht weit entfernt. Nach 3 oder 4 Wochen durfte ich zum ersten Mal mein Hemd wechseln. Das Columbia-Haus war für seine brutalen Methoden bekannt. Nicht wenige starben 1933/34 an den Folgen verschärfter Vernehmungen. Uhlmann hat in seinem Gefängnistagebuch keine Einzelheiten über die Misshandlungen festgehalten. Am 22. Juni 1934, nach mehr als einem halben Jahr Gefangenschaft, notiert er: Ich habe Veränderungen in meinem Aussehen festgestellt. Es bilden sich Falten, das Haar wird weniger. Es gibt geheimnisvolle Szenen hier. Eine Gruppe von Gefangenen bewegt sich über den Platz und fegt. Sie bewegen sich, als würden sie von einem Regisseur dirigiert, in ihren gelb-grauen Kitteln und mit ihren blauen Mützen. Im Garten, in der starken Mittagssonne, eine Gestalt von Kopf bis Fuß schwarz gekleidet und weißhaarig. So viele andere merkwürdige Vorgänge. Mir fehlen die Worte, um deren Erscheinung vor dieser Kulisse zu beschreiben. Ich sah auf dem leeren Platz eine junge Frau, so groß wie ich. Sie lächelte. Tja, man gibt ein bestimmtes Pulver in unsere Nahrung hinein, um den sexuellen Instinkt zu unterdrücken. Man sagt hier, später, beim ersten Geschlechtsverkehr, wird Natron herauskommen. Immer wieder Natron. »28. Juni 1934. Ein Neuer bei uns. Ovales Gesicht und ein wunderschönes Lächeln, schlau und harmlos zugleich. Er kommt aus Neukölln. Ich beobachtete seinen Kopf. Er merkte es. Nicht wahr, eine Ulke Zondel. Er ist 21. Sie hatten ein Mantelgeschäft überfallen, eine kleine Räubertruppe. Sein Kopf ist interessant. Ich werde ihn zeichnen.« Der Staatsanwalt hatte 4 Jahre Erziehungsanstalt beantragt. Er bekam 1,5 Jahre Gefängnisstrafe. Ein Kind mehr im Gefängnis. »30. Juni 1934. Salzige Träume. Und ein bitterer Geschmack auf der Zunge beim Aufwachen. Ich zeichne viel. Der kleine Zyklus der witzigen Schnurrbärte ist fertig. Eine Folge von 12 Skizzen. Draußen ist es weiterhin heiß. Sommerliche Hitze. In den Pausenstunden der starke Duft der Blumen in dem von Gefangenen gepflegten Garten eingeatmet. Ich habe nochmals in Opium von Cocteau gelesen. Sehr wahr der folgende Abschnitt. L'art naît du coït entre l'élément mâle et l'élément femelle qui nous compose tous, plus équilibré chez l'artiste que chez les autres hommes. Il résulte d'une sorte d'inceste, d'amour de soi, avec soi, de partiogenèse. Die Kunst entsteht aus dem Coitus zwischen dem männlichen und dem weiblichen Element, aus denen wir alle bestehen. Mehr im Gleichgewicht bei dem Künstler als bei anderen Menschen. Es resultiert aus einer Art von Inzest, von Liebe mit sich selbst, von Parthenogenese. Das ist es, was die Ehe bei Künstlern so gefährlich macht, die für sie einen Pleonasmus bedeutet, eine riesige Anstrengung in Richtung der Norm. »8. Juli 1934. Sehr heiße Tage und viel Arbeit in der Buchbinderei. Jeden Tag arbeiten wir bis 7 Uhr abends. Jeanne schreibt, am 24. Mai 35 wirst du in der Sonne sein und ein Atelier haben und viel arbeiten. Und dann Nachrichten aus der Welt und aus Deutschland. Alles verwirklicht sich, wie ich es geahnt habe. Gestern französischer Nationalfeiertag. In Paris tanzen sie auf den Straßen und Plätzen. Ich habe fast gar nicht gelesen. Ich war jeden Abend müde. 24. Juli 34. Émile Zola in einem Brief an Cézanne. Nous avons remué des tas effroyables d'idées. Nous avons examiné et rejeté tous les systèmes. Et après un si rude labeur, nous nous sommes dit qu'en dehors de la vie puissante et individuelle, il n'y avait que mensonge et sottise. Wir haben uns mit einem Haufen entsetzlicher Ideen abgemüht. Wir haben alle Systeme studiert und verworfen und uns nach einer so harten Arbeit gesagt, dass außerhalb des mächtigen persönlichen Lebensgefühls alles Lüge und Dummheit ist. Die Kunstgeschichte ist nur da, um zu beweisen, dass allein die Temperamente die Zeitalter beherrschen und dass die Bilder, die lebendig bleiben, gelebt und gefühlt wurden. In den vergangenen Wochen habe ich mich oft gefragt, ob ich das Recht habe, mich als Künstler, als Bildhauer zu betrachten. Ich habe mich das mit unerbittlicher Strenge gefragt. Ich traue mich nicht, eine arrogante Antwort zu geben. Aber ich glaube, dass ich arbeiten kann. Denn ich muss arbeiten. August 1934, Sonntag. Heute wird in Deutschland gewählt. Der Führer möchte seine Funktion vom Volk bestätigen lassen. Ich höre das Radio aus dem Turm und manchmal Ansagen der Missionsleitung, politische Ansagen, Berichte über den Wahlverlauf. Vorgestern bekam ich erstmals Besuch vom Pastor. Er sagte, dass es nicht alltäglich sei, dass ein Mann meines Berufes und meiner Bildung politisch links steht, sich mit Marx und Lenin beschäftigt. Nach der göttlichen Ordnung sind alle Menschen verschieden. Sie sind unterschiedlich begabt und darum muss man das Eigentum akzeptieren. Deshalb muss man die Gleichmacherei ablehnen, die die Kommunisten wollen. Was man für den Arbeiter tun kann, ist ihm ein Existenzminimum geben. Ich sagte, dass ich die meisten wahren Christen in meinem Leben bei den Linken angetroffen hätte und dass auch der Sozialismus die Unterschiede der Begabungen anerkenne. In den vergangenen Wochen hatte ich Nächte voller verrückter Träume. Ich stand auf und spürte die Kühle der Dämmerung. Ich sah die Krone des großen Baums, die man ohne erst auf Bett oder Tisch zu klettern sehen kann, und seine Millionen Blätter. Ich glaubte, jedes einzelne zu erkennen, draußen in der klirrenden Kälte. Und ich empfand ihn als lächerlich. Ja, etwas lächerlich, diesen kleinen Bildhauer, diesen kleinen Zeichner. Wenn man arbeitet, muss man mit außergewöhnlichem Mut arbeiten, ohne zu zögern. Das Herz wird bei dieser Arbeit bluten. Man muss das wahre Leben erreichen. Es gibt genug Papier auf der Welt, weiß und ohne Leben. Das Bad. Die Duschen sind durch Wände aus Zinkplatten getrennt. Wunderbar, wie sich das Licht in den Trennwänden grün, grau und silbern spiegelt. Der Raum ist voller Wasserdampf und darin die blassen, leicht rosigen Körper. Letzten Samstag hatte ich Wanne. Von dort konnte ich die Beine und Füße der anderen Badenden sehen. Dieses Eigenleben der Füße und Beine. Ich dachte an die Tänzerin aus dem geheimnisvollen Film Entr'acte von René Clair. Von unten durch eine Glasplatte fotografiert, über die sie tanzt. An die Bewegungen der Beine, wie Bewegungen eines bisher noch nie gesehenen Wesens. Meist betrachtet man Bewegungen und überhaupt alle Erscheinungen vor dem Hintergrund seines Wissens, nicht mit der Frische reiner Augen, die nicht durch das Gehirn verdorben sind. Dieses Hin und Zurück, dieses von der einen zur anderen Seite der Füße, ohne die dazugehörigen Körper darüber zu sehen, haben meine Sinne wieder wachgerufen. 6 septembre 34, exactement 6 mois à Tegel. Tout est maintenant gris et grave et comme de plomb. Le ciel et le corps, la cabane perpétuelle de l'âme. Mon cœur pousse et les idées aussi poussent contre les murs étroits. Ganz genau 6 Monate hier in Tegel. Alles ist jetzt grau und schwer wie Blei. Der Himmel und der Körper, die ewige Zelle der Seele. Das Herz stößt, die Ideen stoßen gegen die engen Wände. 7. September 34. Wir sind ziemlich von der Außenwelt isoliert. Fast keine politischen Nachrichten aus Deutschland und der Welt. Unsere Zeitung heißt Der Leuchtturm. Sie erscheint einmal die Woche und gibt uns eine Zusammenfassung der politischen Ereignisse. Einmal hatte ich direkten Kontakt zur Außenwelt. Das war anlässlich des Begräbnisses von Marschall Hindenburg. Die Gefangenen mit guter Führung durften die Übertragung aus dem Nationaldenkmal in Tannenberg im Radio verfolgen. Gestern Abend, als ich schon im Bett lag, habe ich an meine Frankreich-Reise vor einigen Jahren gedacht. Ich dachte an die sonnigen Tage, die ich auf der Belle-Île-en-Mer verbrachte. Dort hatte unsere kleine Gruppe, Lotte Krohn, ein norwegischer Maler, eine Malerin aus Paris und ich, den Strand bei Douan besucht, der leer war und von wilden Felsen umgeben. Wir legten uns in den warmen Sand, dann haben wir gebadet, sind auf die Felsen geklettert, haben uns mit Algen und anderen Meerespflanzen geschmückt. Glückliche Stunden in der brennenden Sonne. Inzwischen Abendessen vorbei. Mein Kumpel hatte Besuch von seiner Mutter. Keine guten Nachrichten von draußen. Sein Vater hat noch keine Arbeit und die Lebensmittel sind teurer geworden. Alles wie ein Pulverfass. Ich wollte zeichnen, Drahtfiguren, habe aber bald aufgehört. Meine Gedanken sind woanders. Presque partout où j'ai vécu de tous mes sens, j'ai entendu de toute ma personne des tons caractéristiques. Des tons, des bruits, dont tous les corps avec ses oreilles se rappellent plus tard. Fast überall, wo ich mit all meinen Sinnen etwas erlebt habe, habe ich mit meiner ganzen Person charakteristische Klänge aufgenommen. Töne, Geräusche, an die sich der ganze Körper später erinnert. Das galt auch für seine Abenteuer, wie Uhlmann seinen Weg durch die Berliner Haftanstalten nannte. Nach mehreren Wochen zermürbender Schutzhaft im Columbia-Haus wurde Hans Uhlmann Anfang Dezember 1933 für 3 Monate ins Untersuchungsgefängnis Moabit überstellt. Zum ersten Mal seit Wochen aß ich mit riesigem Appetit. Der Wachmeister betrachtete mich. Er hatte wohl bisher niemanden das Gefängnisessen mit solchem Appetit verschlingen sehen. Ich war zurück unter den Menschen. Ich war glücklich. Ich hätte meinen Aufseher umarmen können. Am Nachmittag die erste halbe Stunde Hofgang. Ich atmete mit voller Brust die frische Luft dieses dunklen, tristen Hofes ein, die so wohltuend war nach den schlimmen Wochen bei der Gestapo. Die Sonne konnte diesen tiefen Hof zwischen den Gebäuden des Polizeipräsidiums nicht erreichen, aber ich war froh. Ich lebte. Der erste Schnee fiel. Ein schwerer, dunkler Himmel lastete auf dem Häusermeer. Ich konnte weit sehen, bis zum Haus der Betriebsgesellschaft, auf dessen Dach die Fahne des Dritten Reiches gehisst war. Und dann wurde es Abend. Ich wollte die Schritte der Wächter im Columbia-Haus, die Geräusche dieser Nächte vergessen. Ich wollte schlafen. Zurück unter den Menschen sein, nur schlafen. Ich blieb wach. Eine unvergessliche Nacht. Ich hörte das Summen der Hauptstadt, wie sie im Morgengrauen erwachte. Auch die Züge der Stadtbahn, Die Hubsignale der Autos und Busse und Glöckchen und Klingeln der Straßenbahn. Manchmal auch die Signale eines Schleppkahns im kleinen Hafen dort mitten in der Großstadt. Ich hörte wieder das Leben pulsieren. Ich war mir bewusst, dass ich einer großen Gefahr entkommen war und stellte fest, dass ich mit Körper und Seele am Leben hing, unter diesen Menschen, die sich so gern gegenseitig quälen. 12. September 34, Tegel. Ich habe die Nähe meiner Schwester gespürt, die heute hier war, um mir Bücher und Zeichenpapier zu bringen. Der erste Meister unseres Hauses hat mir ihre Grüße überbracht. Sie muss gegen Mittag hier gewesen sein, als mein Herz klopfte. Mein Herz, das in solchen Fällen ein gutes Barometer ist. Ich bin gespannt, ob ich die von mir gewünschten Bücher bekommen werde. Zurzeit lese ich erneut Le Coq et l'Arlequin, Notauteur de la Musique von Cocteau. Die Perlen unter anderem: L'émotion qui résulte d'une œuvre d'art ne compte vraiment que si elle n'est pas obtenue par un chantage sentimental. Die Emotion, die aus einem Kunstwerk entspringt, zählt nur wirklich, wenn sie nicht durch eine sentimentale Erpressung erreicht wird. Il faut être un homme vivant et un artiste posthume. Ein lebendiger Mensch muss man sein und ein posthumer Künstler. In den letzten Tagen mussten wir andauernd unsere Zelle schrubben. Alles wegen dieser englischen Kommission. Gestern ist sie angekommen. Es gab den Befehl Achtung und diese 18 Prokuratoren zogen an der Tür vorbei, ohne unserer Arbeit Aufmerksamkeit zu schenken. Danach marschierten wir, es war schon gegen 2 Uhr, sofort in unsere Zellen zurück. Es gab ein Festessen. Das war außergewöhnlich. 6. Oktober 34. Ich denke oft an den 24. Mai 35, meine Freilassung. Ich muss warten, nicht ungeduldig werden. Alles reift zu seiner Zeit. Ich stelle mir meine Zeichnungen vor, oft und ganze Nächte lang. Ich muss auch mit Eisen arbeiten. Gesichter und Figuren aus Platten, auch aus Kupfer zum Beispiel, die verschiedenen Platten werden geschweißt. Oder auch Figuren aus Eisen- oder Kupferdraht, auf Holzmodellen hergestellt. 8. Oktober 34, Mittag. Besuchsstunde, meine Schwester, frisch braun gebrannt. Die Deutschen müssen Reserven ausländischer Waren horten. Wir können teure Artikel wie Stoffe, die wir aus dem Ausland bezogen haben, nicht mehr bezahlen. Es ist verboten zu hamstern. Unsere deutsche Klugheit hat schon Ersatzstoffe gefunden. Die Zeitungen kündigen buchene Anzüge an. Es regnet. Das schafft Erleichterung. Hier noch mehr als in der Freiheit. Ich mag den Herbstregen. Auf den Straßen zu spazieren, durch die Stadt. Ich stelle mir die Parallelstraße zum Landwehrkanal vor. Den glatten Asphalt, der alles etwas melancholisch widerspiegelt. Und plötzlich vernahm ich in meinen Ohren eine geheimnisvolle Musik, ein flüsterndes Orchester und ein reines und klares Werk, das auch genauso klar und rein gespielt wurde. 'Wir haben gehört, dass König Alexander von Jugoslawien und der französische Außenminister Barthou in Marseille Opfer eines Attentats gewesen sind, das von Kroaten verübt worden ist. Die ersten Anzeichen des Gewitters, das auf der Erde wüten wird. Wer denkt nicht an das Attentat von Sarajevo 1914? Ein Ereignis, das, obwohl aus einer anderen Situation, einer anderen Konstellation der Nationen heraus, eine ähnliche Wirkung hatte. Welch ein Sommer voller wichtiger Ereignisse. In allen Teilen der Welt bilden sich die Gruppierungen. Wo wird der Funke entspringen, der die Explosion zünden wird? 'Draußen schönes Wetter. Die Blätter sind gelb geworden. Die Luft atmet sich wie im Frühling. In den vergangenen Tagen habe ich gespürt, wie nervös ich geworden bin. Mein Magen bereitet mir stundenlang Schmerzen. Ich habe mich schon fast daran gewöhnt. 'Weiden von Fehmarn. Pferde in der Freiheit, jung und fröhlich. Ich rannte mit ihnen entlang der Zäune und dann blieben wir stehen und bewegten uns nicht. Wir schauten uns an, lange Zeit. Dezember 1934. Der Winter ist gekommen. Wir frieren fast immer. Schuld sind die Kalorien, die dem Körper fehlen. Um unsere schlechten Tage zu überstehen, spielen wir oft verrückt. Wir singen Volkslieder und Pont-Neufs, verwandeln sie in kleine Kunstwerke mit Kanon und Kontrapunkt. Unsere Instrumente? Das Messer gegen Holz oder Metall, Händeklatschen oder das Klappern der Latschen auf dem Fußboden. Bei solchen Gelegenheiten machen wir verrückte Augen und imitieren die Bewegungen von Menschen mit Gliederzittern. Wir steigen auf den Tisch oder auf die Stühle und wir haben die Laune, die Fröhlichkeit, die man in den Schützengräben vor dem Sturmangriff antrifft. 16. Dezember 1934, Sonntag. Graue Tage. Meine Schwester schrieb Einzelheiten von der Hindemith-Furtwängler-Kleiber-Affäre. Der französische Rundfunk hatte Hindemiths Werk Matisse der Maler gespielt, am gleichen Tag, an dem Furtwängler seinen Rücktritt erklärt hatte. Minister Goebbels hat vor der Kulturkammer geredet. Er sprach von atonalen Nichtskönnern und Dissonanzenmachern. Außerdem sei Hindemith jüdisch versippt. Furtwängler erklärte, dass die junge Generation der deutschen Musiker in Hindemith den Vertreter der jungen modernen Musik respektiere. Man konnte diesen Konflikt vorausahnen, ohne ein großer Prophet zu sein. Die kürzesten Tage des Jahres. Gestern herrschte dichter Nebel. In den vergangenen Tagen erinnerte ich mich an Musik, die ich vor Jahren gehört habe, mit allen Details. Ich habe Lust, mein Geigenstudium wieder aufzunehmen, wenn ich frei bin. 31 décembre 34. Noël est passé sans beaucoup d'éclat. Il y avait des jours de repos. Dans notre cabanon, une branche de Tannengrün. Weihnachten ist ohne viel Glanz vergangen. Es gab Ruhetage. In unserer Zelle ein Tannenzweig. Ich habe all das, was das Weihnachtsfest ausmacht, nicht besonders vermisst. Am Nachmittag des Heiligabend hat der Gefangenenchor im Zentrum des Hauses zwei Weihnachtslieder gesungen. Er sang von der gnadenbringenden Weihnachtszeit. 1935. Das neue Jahr beginnt. Ich habe diese Worte um 12 Uhr in der Silvesternacht geschrieben, in der Dunkelheit der Zelle. Am Silvestervormittag Besuchsstunde. Meine Schwester brachte Nachrichten, vor allem von den ihrigen und aus dem heutigen Kulturleben. Fade Ausstellungen. Aber Nierendorf hat die Absicht, in seiner Galerie eine Ausstellung von Otto Dix zu machen. Das ist mutig. Zu dieser Zeit ein gewagtes Unternehmen. Februar 1935. Gewitter. Der Wind heult gegen die Mauern des Gefängnisses. Er heult in den Baumwipfeln. Baudelaire, aus den Fleurs du Mal. Heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse s'élancer, qui plane sur la vie et comprend sans effort le langage des fleurs et des choses muettes. Glücklich, wer sich mit kräftigem Flügel aufschwingen kann. Über dem Leben schwebt er und versteht mühelos die Sprache der Blumen und der stummen Dinge. März, Sonntag. Ich denke an die ersten Tage in der Freiheit. Marga auch. Wir sprachen bei ihrem letzten Besuch über die momentane Situation des Kunstlebens. Man preist die neue Kunst mit ihrer heroischen Konzeption und lehnt wie bisher die Expressionisten, Barlach, Nolde etc. ab. Wenn man Künstler als deutsch bezeichnen könnte, dann wären doch sie das. Obwohl diese Künstler schon Klassiker sind, obwohl der Streit um sie vor 25 Jahren stattgefunden hat. Indessen ist Max Liebermann gestorben. Im Stillen. Jeanne hat mir von der Weltausstellung geschrieben, die 1937 in Paris stattfinden soll. Sie soll auch eine Kunstausstellung umfassen. Aber Jeanne, diese Ausstellung zu besuchen, das sind noch vage Pläne. Wie viele Dinge werden sich bis dahin ereignen? Alle Welt befindet sich zurzeit in einer beispiellosen Unruhe. Alle bereiten sich auf einen Krieg vor, rüsten auf mit Armeen in der Luft, zu Wasser und zu Lande. März 1935, Sonntag. Gestern, nach dem wöchentlichen Bad, habe ich es gespürt. Das Schlimmste ist überstanden. Ich schlenderte durch das Treppenhaus, das die Badehalle mit der Kammer verbindet, wo unsere Wäsche aufbewahrt wird. In 10 Wochen werde ich zum letzten Mal diese Treppe benutzen. Ich vergesse alle Qualen hier, wenn ich an die Freiheit und an meine Arbeit denke. Die Natur erwacht wieder. Und ich auch. Die Empfindungen kommen zurück. Auch Unbefangenheit, Natürlichkeit. Aber ich werde keines meiner Abenteuer vergessen. Ich werde die Gesichter und Gesten der Menschen, die man hier inhaftiert hat, immer vor Augen haben. Und werde auch nie unsere systematische Behandlung vergessen. 1. Mai 35. Es ist kalt. Schnee ist gefallen. Ich habe an die Demonstration auf dem Tempelhofer Feld gedacht. Das strahlende Weiß blendete meine Augen. 11. Mai 35, Samstag. Nur noch 2 Wochen. Die letzten Wochen sind die schwersten. Draußen ist der schönste Mai. Der Holunder blüht. Meine Unruhe wird immer größer, noch gesteigert durch Magenkrämpfe. Die anderen fragen mich bei jeder Gelegenheit, wie viele Tage hast du noch? Im Käfig. Hans Uhlmanns Aufzeichnungen während der Haft. 1934-35. Ein Feature von Carmela Thiele. Das Tagebuch Uhlmanns wurde aus dem Französischen von Bernadette Uhlmann-Brinkmann übersetzt. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2015. Es sprachen Tom Jacobs, Hildegard Meyer und Stefan Barmann. Ton und Technik Ernst Hartmann und Anna Dein. Regie Axel Scheibchen. Redaktion Karin Beindorf. Am 28. Mai 1935 wurde Hans Uhlmann aus der Haft entlassen. Äußerlich führte er nun ein unauffälliges Leben, arbeitete als Ingenieur, privat an Zeichnungen und Skulpturen. Er organisierte schon im Sommer 1945 die erste Ausstellung von während des Nationalsozialismus verfemten Künstlern im Volksbildungsamt Steglitz. Uhlmann wurde ein international anerkannter Künstler, stellte auf der Documenta in Kassel, der Biennale von Venedig aus und erhielt den ersten Preis in der Kategorie Zeichnung auf der Biennale von São Paulo. Bis zu seinem Tod 1975 widmete sich Hans Uhlmann ausschließlich seiner Kunst.